Pflicht oder Glück? Wie muss man die Situation im Film bewerten? Hat Major Koch das Richtige getan? Die Diskussion zwischen der Staatsanwältin auf der einen Seite und dem Verteidiger auf der anderen kann man auf eine Grundfrage der Ethik zurückführen. Kommt es bei der moralischen Bewertung allein auf die Tat an, also darauf, dass jemand einen Menschen tötet, oder auf die Gesamtbilanz, dass die Zahl der Geretteten möglichst groß ist? Soweit so didaktisch. Beide Möglichkeiten haben jeweils einen berühmten Vorläufer. Wer sagt, Töten sei immer verboten, folgt einer Pflichtethik, zu der man auch Immanuel Kants Moralphilosophie zählt. Der kategorische Imperativ ist das Kernstück dieser Theorie. Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Wer jemanden als Zweck an sich ansieht, behandelt ihn als Person mit Würde. Wer jemanden nur als Mittel gebraucht, macht ihn zum Objekt. Daraus lässt sich ableiten, dass man Menschenleben niemals gegeneinander aufwiegen darf. Kant hätte den Abschuss wohl moralisch verurteilt. Wer hingegen sagt, dass es beim Handeln immer auf das Ergebnis, also die Gesamtbilanz aller Konsequenzen des Abschusses ankommt, vertritt eine konsequenzialistische Ethik. Hier zählen nicht Absicht und Tat, sondern die absehbaren Folgen der Tat, das größtmögliche Glück für die meisten Menschen. Darauf kommt es den Ethikern an, die sich auf John Stuart Mill berufen. Vielleicht war es kein Zufall, dass Kant im preußischen Königsberg des 18. Jahrhunderts die Pflicht in den Mittelpunkt seiner Moralphilosophie gestellt hat. Während er sich sein Studium noch mit Billardspielen verdient hatte und gerne herausgeputzt feiern gegangen war, verwandelte sich Kant in seiner zweiten Lebenshälfte zum Inbegriff von Pflicht und Ordnung. Morgens um 5:05 ließ er sich von seinem Hausdiener Lampe wecken. Punkt 7 stand er hinter dem Katheder im Hörsaal der Universität. 12:45 gab es Mittagessen. Im Anschluss machte Kant einen Spaziergang, bei dem er peinlich darauf bedacht war, nicht ins Schwitzen zu geraten. Die Strecke war immer dieselbe. Seine Heimatstadt Königsberg verließ er nie, doch seine Schriften wirkten weit darüber hinaus. Kant hat nicht nur die Philosophie revolutioniert, sondern auch unsere heutige Idee des Völkerrechts geprägt. Sein Text »Zum ewigen Frieden« war die Grundlage für die Charta der Vereinten Nationen.